so nein, Jazzkantine spielt. Staunst, hast nicht geglaubt, dass es die noch gibt. Das sind ja im Grunde genommen für mich auch so in 80er, 90ern so die Aufbrüche in die Jazzkantine gewesen oder auch in so die ersten Clubgeschichten, so die ersten Male, dass man so US-Hip-Hop so eingeatmet hat und hat auch was therapeutisch Versöhnliches, ja, dann irgendwie nochmal so da so reinzugehen. Das Thema ist ja so ein bisschen fresh gerade und wenn wir das jetzt nicht machen, macht es irgendwer anders. Also wir müssen mit dem Thema jetzt raus, dass es heißt, dass, da haben wir Lust zu, das passt zu uns. Also gut, nun dein Bein hin und her und wackelt bitte hinter, bis die geht nicht mehr. Und wackelt bitte mit, ist auch nicht schwer, weil diese Flow, ich hab MCs, hassen mich sehr. Ja. Puff, Baba, Hip-Hop, Action, Number One. Rapper's Delight, Good Times und noch mehr Klassiker der Rap- und Soul-Geschichte sind da ziemlich clever und gekonnt miteinander verwoben. Frühe Früchte einer DJ- und Hip-Hop-Kultur, mit der die Musiker der Jazzkantine aufgewachsen sind, damals in den frühen 80ern. Ihr Konzept zu diesem Album Old School ist so schlicht wie ergreifend, die alten coolen Nummern ins Deutsche und ins Heute zu übertragen. Und weil die 80er schon eine Weile lang wieder als cool gelten, fragt man sich, wieso ist auf diese Idee vorher noch keiner gekommen? Bei der Jazzkantine lag das Konzept jedenfalls schon länger auf dem Küchentisch und nahe lag es sowieso. Denn mit dem Deutsch-Türken Tachi hat man selbst einen der allerersten deutschen Rapper dabei, mit dem Gründer ihres Labels Rap Nation Records, einen frühen Aktivisten der deutschen Hip-Hop-Szene und mit Bassist, Produzent und Mischer Christian Eitner, einen erstklassigen Kenner. Und? Unser DJ hat dann die ganzen Originalplatten rausgekramt und das ist wirklich abgefahren. Also auch zu gucken, wer da jetzt heute zum Beispiel in den GEMA-Autorenklammern so steht, dass dann einmal eben so Nile Rodgers da auch auftaucht oder keine Ahnung von Kraftwerk ein Thema geklaut wurde. Das hat uns viel Freude gemacht, einfach da so ein bisschen rumzustöbern, aber auch zu sagen, wir verneigen uns so ein bisschen vor diesen ganzen Typen und gucken aber auch, wo wir hier und da eben nochmal so einen eigenen Jazzkantinen-Sound drumherum bauen. Von Curtis Mayfield stammt das Original, von Rapper Ice-T vor knapp 30 Jahren der Hit, vom Zuhälter Pusher Man. Die Jazzkantine setzt dem testosteronschweren Ghetto-King ihr emanzipiertes Pusher Girl entgegen. Das dann ausnahmsweise auch mal auf Englisch, einer von ganz verschiedenen thematischen Annäherungen an die Zeit, als wir im Fernsehen die ersten Bilder von verarmten, aber verdammt coolen New Yorker Ghetto-Kids an brennenden Mülltonnen sehen konnten. Wenn ich mir dann anhöre, um was für Themen es dann in den 80er Jahren irgendwo in der Bronx ging, das hat ja nun keinen Zweck, dann zu behaupten, bei uns in Braunschweig haben wir so ähnliche Problematiken, weil hier brennen eben keine Mülltonnen auf dem Hof und das muss ich jetzt irgendwie auch nicht so neo-gangstermäßig verarbeiten. Von daher eher der Versuch zu gucken, was kann das zu tun haben mit 2016 und Deutschland. Ein Rezept, das im Backofen der Jazzkantine bestens aufgeht. Nur weniges gelingt weniger gut. An heilige Hip-Hop-Hymnen wie The Message von Grandmaster Flash and the Furious Five kann man sich wohl nur die Finger verbrennen. Aber wie die neuen Kochkünstler, zum Beispiel Herbie Hancocks Breakdance-Kracher Rocket, mit Markham McLaren's Scratch und Sample-Sause Buffalo Girls verschmelzen, das ist allerfeinste Haute Cuisine. Manche dieser Songs, die man hier wiederentdeckt, hatten wir verdrängt. Fast alle sind im kollektiven Gedächtnis der Babyboomer-Generation fest eingebrannt. Wollen wir die jetzt wiederhören? Ja, wollen wir. Und dürfen diese Musiker die so interpretieren? Ja, die dürfen das, die Herren von der Jazzkantine. Selbst inzwischen um die 50 und in Ehren leicht ergraut, haben sie diese Musik in ihrer Jugend aufgesogen, wie den ersten Kasten Feldschlösschen zusammen mit den Jungs und den ersten Apfelkorn auf Ex. und spielen die Oldschool-Nummern auf dem Album Oldschool nicht nüchtern runter, sondern mit einer gewissen Botschaft, mit gebotenem Ernst und dem augenzwinkernden Charme von Elder Statesman. Großartig. Wir sind natürlich mit unserem Publikum älter geworden und haben aber nach wie vor einfach noch so große Freude. Deshalb ja, sind wir oft immer selbst überrascht, dass wir dann immer jetzt nochmal eine Tour machen und noch eine CD. Und es ist natürlich manches auch schwieriger, weil dann irgendwie auch ein Haufen Kinder irgendwie so im Hintergrund ist. Aber es ist nach wie vor eine große Liebe zur Musik und nach wie vor finde ich auch so einen Auftrag, den wir so haben, zu sagen, wir machen handgemachte Musik und erklären so ein bisschen, was das eine mit dem anderen zu tun hat. Es gibt also neben jeder Menge Spaß mit alten Hits auch etwas zu lernen, wenn die Jazzkantine im Oktober mit Old School auf Tour geht. Mal wieder, denn seit über 20 Jahren gehören die Braunschweiger zu den hardest working men im deutschen Showbiz. Tja, und wenn man schon fast alles erreicht hat, Echos, Weltmusikpreis, Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Braunschweig, was dann noch? Eigentlich fehlt zum Glück nur noch, dass Eintracht Braunschweig deutscher Meister wird, aber das ist auch mehr so ein Fernziel. Ich weiß, ihr habt schon! Yo, yo, yo, yo, yo, Hip-Hop, Hip-Hop, Hip-Hop, Hip-Hop, Hip-Hop.